ist ein Häppchen. Werkt es. Und wird jeden von euch verwandeln, der sich ihm... Danach stehen Menschen wie sie nur noch in den Geschichtsbüchern. Und er wird jeden von euch verwandeln, der sich ihm nähert.